Nachts bei Fliegeralarm, mit den ja noch relativ kleinen Kindern, das war furchtbar. Sie wachkriegen, aus den Betten kriegen, anziehen, die paar Sachen zusammenraffen, die man mittlerweile ja schon immer griffbereit hatte. Und dann in den Keller. Ich habe da immer auf der Bank gesessen, auf jeder Seite ein Kind, und meistens sind sie gleich wieder eingeschlafen, aus Erschöpfung. Ich wusste manchmal nicht richtig, wo ich war, sitze ich an der Nähmaschine oder wo, und das Flakfeuer und der Bombenlärm hat einen aus diesem Dämmerzustand aufgeschreckt, und er schlug mir oft das Herz bis zum Hals, und ich hatte nur Angst.